Warum gibt es bei Angst so viele falsche Positive? Der Warnmechanismus Angst ist offenbar so fein eingestellt, dass er oft Fehlalarm schlägt. Der amerikanische Psychologe David Buss und seine Kollegin Martin G. Hasselton erklären das mit ihrer Fehlermanagement-Theorie. Evolutionär ist es besser, zu vorsichtig als zu risikofreudig zu sein. Die Unvorsichtigen sind gestorben, bevor sie ihre Gene weitergeben konnten. Die Vorsichtigen sind einfach öfter als nötig weggerannt. Diese vorteilhafte Hypersensibilität findet sich bei fast allen Emotionen. Bis zum Aufkommen der evolutionären Psychologie galten Emotionen in der Geistesgeschichte als Störfaktoren, die der Vernunft in die Quere kommen. Selbst Darwin hielt menschliche Emotionen trotz der Parallelen zu anderen Tieren für Überbleibsel der Evolution, wie Körperbehaarung oder den Blinddarm. Inzwischen ist klar, dass Angst und andere Emotionen Warn- und Schutzmechanismen sind, die unsere Umwelt bewerten. In Urzeiten haben sie das Überleben in der Wildnis und der Gruppe sichergestellt. Die Verbindung zur Moral liegt auf der Hand, denn auch hier geht es darum, nach Prinzipien zu leben, die Schaden verhindern. Worin genau ein Schaden besteht, ist allerdings umstritten, wie die unterschiedlichen politischen Einstellungen und Ängste zeigen. Kurz gefasst, Angst prägt unsere moralischen und politischen Intuitionen. Viele Untersuchungen zeigen, dass Konservative mehr Angst als Progressive haben und die Welt als bedrohlich wahrnehmen. Allerdings sprechen alle Parteien Ängste an. Vor dem sozialen Abstieg, dem Klimawandel, dem Verlust der Freiheit oder vor der Kriminalität. Die Rechtspopulisten schüren die Angst vor den Fremden. Als Warnmechanismus läuft Angst oft ins Leere, weil das subjektive Gefühl von Bedrohlichkeit selten die tatsächliche Gefahr abbildet. Die Angst vor Terror beispielsweise ist irrational, denn es ist mehr als 10.000 Mal wahrscheinlicher, im Straßenverkehr oder bei einem Unfall im Haushalt zu sterben.